Vielleicht durch das Alter wird man nur noch reifer. Bevor ich durchdrehe, denke ich gleich nach. Halte oft den Ball flach, alles geht so einfach. Mein Alltag viel leichter, weil ich jetzt weiß, was passiert, wenn man es falsch macht. Nie wieder wird ich lügen und erst recht nicht bei Freunden. Meine Vater in die Augen gucken und die Drogen leugnen. Nie wieder wird ich tanzen mit dem weißen Teufel oder meine Loyalität verschenken an die falschen Leute. Nie wieder mit der Meute abziehen statt Boxsport. Und hätte ich nie gekippt wie ein Junkie, wär mein Gehirn noch in Topform. Paranoia müsste ich nie haben und nie wieder würd ich Schwächere schlagen. Der Karma kommt zurück an den schlechteren Tagen. Gerade wenn man's nicht erwartet, schlägt das Schicksal einen harten rechten Haken. Nie wieder würde ich klauen bei Menschen, die mir vertrauen. Nie wieder wird was wichtiger, wenn mein Sohn mich traut. So viele Wunden haben, falsche Taten, all die Jahre mit viel Problem. Einen Tag von der Hand im Mund hin, anderen dann wie Könige gelegt. Doch ich würde niemals einen anderen Weg gehen. So viele Wunden haben, falsche Taten, all die Jahre mit viel Problem. Einen Tag von der Hand im Mund hin, anderen dann wie Könige gelegt. Doch ich würde niemals einen anderen Weg gehen. Was man nicht alles schon verkackt hat, sich aufgenommen wie ein Bastard. Die Menschen, die einem was Gutes wollten, hielte ich auf Abstand. Nie wieder würde ich Schule schmeißen, nur für das, was Spaß macht. Dann behaupten wir ein dummes Kind, das Straße eins zum Mann macht. Nie mehr Highlife vor Arbeit oder Jackpots vor Freundschaft. Lieber allein mit der Wahrheit als rumhängen mit Heuchlern. Nie wieder lass ich Ratten auf mein Schiff. Macht mich gerade für die Falschen, doch lass Leute, die seit Jahren an meiner Seite sind, im Stich. Ich lass sicher nicht mehr zu, dass irgendwer meinen Kopf fickt. Und nie wieder fall ich rein auf eine Bitch. Ich fress nie wieder alle deine Probleme in mich rein. Nie wieder will ich sehen, dass mein Blut wegen mir weint. Und nie wieder will ich denken, ich mach nie wieder was falsch. Und will nie wieder sagen, bis bald doch meine nie wieder. Alle Sünden und Fehler nehm ich hin und werde nie wieder bereuen, was ich bin. So viele Wunden haben, falsche Taten, all die Jahre mit viel Problem. Einen Tag von der Hand im Mund hin, anderen dann wie Könige gelegt. Doch ich würde niemals einen anderen Weg gehen. So viele Wunden haben, falsche Taten, all die Jahre mit viel Problem. Einen Tag von der Hand im Mund hin, anderen dann wie Könige gelegt. Doch ich würde niemals einen anderen Weg gehen. Man hat so viel erlebt, die Augen haben zu viel gesehen. Doch keinen anderen Weg würde ich wählen. Alle meine Fehler haben mich stark gemacht. An manchen Tagen war der Tatendrang viel zu extrem. Doch hätte ich nicht gemacht, was ich gemacht hab, müsste ich nicht bereuen, denn mein Leben wäre nur Standard und ich könnte euch nichts erzählen. So viele Wunden haben, falsche Taten, all die Jahre mit viel Problem. Einen Tag von der Hand im Mund hin, anderen dann wie Könige gelebt. Doch ich würde niemals einen anderen Weg gehen. So viele Wunden haben, falsche Taten, all die Jahre mit viel Problem. Einen Tag von der Hand im Mund hin, anderen dann wie Könige gelebt. Doch ich würde niemals einen anderen Weg gehen.